DFB. DFB. Die feisten Boxen. Entspannt. DFB. Nein, ich will mich wohl noch einen Witz machen. DFB, Deutscher Fußballbund, Dachverband des deutschen Vereinsfußballs, gegründet 1900 in Leipzig, Neugründung 49 in Stuttgart, jetzt sitzt Frankfurt am Main, fast 5 Millionen Mitglieder. Liga-Ausschuss? Liga-Ausschuss? Liga-Ausschuss. Lassen wir erst mal weg. Der Liga-Ausschuss ist das höchste Schiedsgericht des Deutschen Fußballbundes. Er wird besetzt durch... Und ich sage dir, wir lassen den scheiß Liga-Ausschuss erst mal weg. Hm. Wie du meinst. Blut am Schuh. Eine Kriminalfarce in zwei Teilen von Ralf Günther und Leonhard Koppelmann. Musik Henrik Albrecht. Erster Teil, sauber vorgelegt. Dass wir einen würdigen Verfechter guter rheinischer Sporttraditionen auf den Schild gehoben haben, einen großen Kenner des Vereinsfußballs und ausgewiesenen Experten sowohl für den Leistungs- als auch für den Breitensport, Hans-Rainer Franz. Liebe Mitglieder, die Kölner Eintracht hat sich für einen neuen Mittelstürmer entschieden. Ich stehe mit meinem Wort und meiner Person dafür ein, dass ich nicht nur Kräften stürmen, sondern auch die nötigen Mittel mitbringen werde. Ich habe mich dafür entschieden, Verantwortung für den kölschen Vereinsfußball zu übernehmen. Und Sie können sich darauf verlassen, ich werde jede Sekunde, die mir die Führung meines erfolgreichen Unternehmens lässt, dafür verwenden, den Ball ins gegnerische Außen zu treten. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben alle Hunger und Durst nicht zu vergessen. Der Trainer muss wissen, wann das Spiel zu Ende ist. Mit anderen Worten, das Buffet ist eröffnet. Einer, hört zu. Und dann habe ich es ihm gesagt. Ich bitte Sie, wer lässt sich dann heute noch in den Liga-Ausschuss wählen? Was glaubst du, was der mich angeglotzt hat? Schwein haben wir gehabt. Unglaubliches Schwein. Oh, dieser popelige Zweitliga-Verein. Dieser popelige Zweitliga-Verein ist deine letzte Chance. Frisches Geld auf unsere Konten. Wir sind dann da. 50 Mark und 70 Pfennig. Dann mach du das mal, ja. Übrigens, wir sollten langsam noch mal über dich und Silvia nachdenken. Du gibst einen prima Schwiegersohn ab. Das Geld bleibt in der Familie. Silvia, Silvi-Schätzchen. Was ist denn? Wir haben es geschafft. Wer hat was geschafft? Wir sind Präsident geworden. Jetzt können wir groß einsteigen. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Willst du mir keinen Belohnungskuss geben? Nein. Warum nicht? Lass dir doch von ihm einen Kuss geben. Du spinnst wohl. Was ist denn los? Hast du dein Ziel erreicht? Mich brauchst du doch nicht mehr. Da irrst du dich. Das Ziel ist noch lange nicht erreicht. Verschwinde. Raus aus meinem Bett. Sehen Sie sich Sport im Fernsehen an? Ja, teilweise, ja. Tennis und Fußball? Es gibt keine Sportart, die mir Spaß machen könnte. Ich habe schon viele ausprobiert. Nur Länderspiele. Nur Länderspiele? Ja. Gegen welche Mannschaften denn am liebsten? Das ist unerheblich. Also immer nur für Deutschland. Und? Da bin ich dann... Patriot. Ja, im äußersten Fall Fußball, sonst auch gar nichts. Na, möchte sein. Also Tennis gucke ich ganz gerne, Fußball gucke ich manchmal. Ja, ich mache selbst Sport durch meinen Enkel. Mein Enkel ist Anhänger des FC Bayern. Ne? Da muss der Oma dann mal mit, da kommt er zu mir gucken. Da muss ich mich damit begeistern. Ne? Unser erster Enthüller, Markus Rotermund, genannt Küsschen. Auf dem Weg zu neuen Enthüllungen, da zieht er links vorbei. Ja, die liebsten Enthüllungen sind ihm doch die, die seidig rappeln, wenn sie zu Boden fallen. Ich verstehe immer noch nicht, warum er für den rheinischen Rebellen schreibt. Mit seinen intimen Tagebüchern, oh, könnte er doch ein Vermögen machen. Scheiße, Rotermund, wieso kriegen wir davon nichts mit? Der Schuhwanz reißt sich die Eintracht unter den Nagel und Sie fischen im Trüben. Je schneller, je rebeller, Rotermund, Ihr Spruch. Ja, ja, ich weiß, das Abendblatt ist näher dran, dieser Liebling ist ein Nagel aus deren Brett. Aber Mensch, Markus, Sie waren mal unser Hammer. Im Dreck wühlen, Küsschen, immer den schlechten Geruch der guten Story in der Nase. Das brauche ich Ihnen doch nicht zu sagen. Oh, hört, hört. Es geht um den Schuhband. Der Schuhkönig? Das ist doch mein Ressort. Nein, nein, da müssen Betten gelüftet werden. Das überlässt du besser Küsschen. Ah, Küsschen, Küsschen. 56% aller Befragten gaben an, sich regelmäßig Sportsendungen anzuschauen bzw. anzuhören. Mit 83% liegt Fußball dabei einsam an der Spitze, gefolgt von Tennis. Und herausgesprochen, der Sport und die Sportartikelindustrie sind wirtschaftliche Leistungsträger erster Ordnung. Herr Banz, auch Ihr Unternehmen kann bald wieder zu diesem Exklu- und expansiven Kreis gehören, wenn Sie Ihre Unternehmensführung den neuesten Erkenntnissen der Marketing- und Konsumforschung anvertrauen. Herr Banz? Ja, Fräulein Rust? Was soll ich mit den Angeboten der Spieleagenturen? Geben Sie die ruhig mir. Aber... Fräulein Rust, das geht schon in Ordnung. Mein Liebling genießt mein volles Vertrauen. Dann bringen Sie mir bei der Gelegenheit den Jahresgeschäftsbericht der Eintracht Köln 09 e.V. und sämtliche Konten. Aber zack, zack. Sind Sie sicher? Ja, das geht schon in Ordnung so. Silvia Banz? Ja? Ja? Woher wissen Sie meinen Namen? Ich heiße Markus. Markus Rotermund. Gestatten, dass ich mich zu Ihnen setze? Ja, bitte. Du studierst doch Jura, nicht wahr? Hey, Moment mal, was ist das? Ist das ein Mikrofon? Was? Ach das, ja, ein Mikrofon. Was soll das? Trifft es zu, dass die Firma Ihres Vaters vor dem Ruin steht? Lassen Sie mich in Ruhe! Ich will hier sofort aussteigen. Eine Analyse Ihrer bisherigen Werbestrategie hat ergeben, zu verstaubt, zu altbacken, läuft. Und herausgesprochen, völlig ins Leere. Sie nicht sagen. Fassen Sie sich kurz, wir haben nicht den ganzen Nachmittag Zeit. Nun gut. Wichtigste Zielgruppe für Sportschuhe ist die Jugend. Ja, einen Sieg hat man der Kölner Eintracht schon lange nicht mehr zugetraut. Anscheinend ist es dem neuen Präsidenten gelungen, der Mannschaft einen gewaltigen Motivationsschub zu geben. Aber die nächsten Spiele werden zeigen, ob der neue Präsident der rettende Strohhalm für die Kölner Eintracht ist, oder? Oder ob er nur ein Strohfeuer entfacht hat. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Die Rücklagen der Eintracht sollten die Außenstände unserer Firma vorerst decken. Ja. Außerdem ließe sich damit eine kleine Werbekampagne in die Umlaufbahn schießen. Werbespots? Im Fernsehen? Ich weiß es nicht. Viel zu teuer. Verlass dich auf mich. Billig, gut, billig, aber so billig. Ja. Vielleicht kann man mit den Kaffern ein Tauschgeschäft machen, Schuhe gegen Füße sozusagen. Nein, selbstverständlich zahlen wir Ihre Provision in harter Währung. Sie haben einen gefunden. Na prima. Er ist billig. Fantastisch. Mein Vorschlag, Schuhe gegen Spieler. Noch besser. Er ist jung. Was wollen wir mehr? Und er ist schwarz. Ein Neger? Der Ärmste. Das könnte Probleme geben. Wieso denn? Hauptsache der Neger kann Fußball spielen. Ach, Banz. Ja, wie sieht das denn mit den unverkäuflichen Restposten aus? Was? Nur 5 Paletten? Größe 32? Ja, die Neger werden ja wohl eine Jugendmannschaft haben. Ab heute wird jedenfalls kein Schuh mehr weggeschmissen. Was hier Ausschuss ist, danach lecken die sich doch in Afrika die Finger. Wir müssen einfach umdenken. Und schießt das 3:1. Überragender Sieg für die Kölner Eintracht und ihren Präsidenten Hans-Heiner Banz. Die Spekulationen um einen neuen Stürmer haben sich eindeutig positiv auf die Leistung von Peter Prinzler, den sie hier alle nur Prinzi nennen, ausgewirkt. Ein Schwarzer? Schwarzer. Neger, wie auch immer. Auf alle Fälle jemand, der aussieht wie eine Stange Lakritz auf dem Rasen. Das hat allerdings einen bitteren Beigeschmack. Wieso denn? Hauptsache, er weiß, dass der Ball rund ist. Dann hören Sie sich mal unseren Imageentwurf an. Schießen Sie los. Gut, rund herausgesprochen, Kraft ist in, Power, klare Aussagen, klare Richtungen, Sport ist Kraft, Kraft durch Sport, der Stärkere gewinnt, Lob dem Siegerkranz, der neue Schuh heißt Pantec Triumphator. Was heute zählt bei der Jugend sind gute alte Werte. Unser Vorschlag, der Firmenname Pantec mit C wird umbenannt in Pantec mit K. Denn Pantec mit C, das sieht irgendwie komisch aus, irgendwie tschechisch und Ostblock. Das steht für billig, schlechtes Material, schlechte Verarbeitung und herausgesprochen Schund. Wir aber verkaufen deutsche Wertarbeit. Klingt schlüssig. Ja, und ich hatte damals das C gewählt, weil ich dachte, es wirke irgendwie amerikanisch. Aber amerikanisch ist out, deutsch ist in und deutsch ist Pantec mit K. Ja, und Sie dazu. Und jetzt kommt unser schwarzer Stürmergott ins Spiel. Glauben Sie nicht, dass die Leute da stutzig werden? Alles eine Frage des richtigen Marketings. Wir müssen das ein bisschen umstylen, so nach dem Motto, Der Schuh ist so gut, der bringt sogar einen Schwarzen zum Laufen. Bringen Sie das hin? Sie glauben gar nicht, was wir alles hinkriegen. Ist das alles? Mein Gott, Rotermund, wir brauchen Blut und Tränen, Leidenschaft, Sieg und Niederlage. Reklame hat das Recht, neben einer gut fotografierten Leiche zu erscheinen und nicht neben der Erntebilanz der Kaffeebauern in Nicaragua. Verstehen Sie, Rotermund, die Leute stehen auf Leichen. Nur schön müssen sie sein. Ich sage Ihnen, Rotermund, in diesem Jahrhundert entpuppt sich unsere perverse Seite. Bleiben Sie an dieser Silvia dran, Rotermund! Auch wenn sie Mundgeruch hat und ihre Knie so verschlossen sind wie eine Auster. Bleiben Sie dran! Hier haben wir eine Designstudie für den neuen Schuh. Also mir gefällt dieses Zackige ganz gut. Es steht für Wille zum Sieg, Zielstrebigkeit, Durchsetzungsvermögen und herausgesprochen Power. Also ich meine natürlich Kraft. Ja, genau so sieht es aus. Ich finde, es müsste mehr in Richtung Blitz gehen. In Richtung Blitz? Ja, wie diese Blitzer auf den Stromhäuschen. Vorsicht, Lebensgefahr. Aber Frau Heinrichen, wir wollen einen Sportschuh verkaufen, keine Panzerfaust. Silvia Banz? Markus Rotermund. Kenn ich nicht. Wir haben uns doch neulich im Bus getroffen. Ich möchte mich entschuldigen. Ja? Legen Sie nicht auf. Ich möchte Ihnen das erklären. Sie müssen wissen, ich arbeite für eine bessere Welt. Sie arbeiten für eine bessere Auflage. Wir haben den Verdacht, dass Ihr Vater die Präsidentschaft der Kölner Eintracht nur übernommen hat, um seine Firma mit Vereinsgeldern zu sanieren. Die Geschäfte meines Vaters interessieren mich nicht im geringsten. Wir sollten zusammenarbeiten. Der Wahrheit zuliebe. Sie können Ihren Vater doch auch nicht leiden. Lassen Sie mich in Ruhe. Banz, dass Sie der Mannschaft diesen neuen Impuls gegeben haben. Man kann viel spekulieren. Ich habe da was gehört von einem Neueinkauf. Was ist denn da dran? Hey. Warten Sie es einfach ab. Ach Gott, was für ein dämlicher Spruch. Ich hoffe, mit deinem Vater liegt noch ein gutes Stück Arbeit vor mir. Hey, wieso schaltest du einfach um? Würdest du mich jetzt bitte weiter ausziehen? Ich wollte das Interview sehen. Ich hatte gerade das Gefühl, dass du mit mir schlafen wolltest. Ach nein, vergiss es. Noch kein Erfolg? Lange schaue ich mir das nicht mehr an, Rotermund. Dann können Sie Ihre Hamburg-Träume begraben. Dann heißt es für Sie Rätselecke in der Bäckerblume oder Fleischerwitze in zwischen Herz und Nieren. Würden Sie es begrüßen, mehr afrikanische Spieler in der Bundesliga zu sehen? Ich meine, wir hätten selbst genug Material Fußball. Interessierte Jungs, die man fördern soll. Warum nicht, wenn die Leute gut sind? Ne? Es könnte auch ein Dackel sein. Er muss einfach nur sehr gut Fußball spielen. Ich meine, jeder geht dahin, wo er das meiste Geld verdient. Ja, das ist nicht nur als Fußballer so, das ist auch als Mensch so. Wunderbar. Die spielen noch Fußball, was man hier in Deutschland sehr, sehr selten zu sehen kriegt. Da sieht man nur Taktik und Kraft und so was und kein Spielen mehr. Und das ist nicht gut für den Zuschauer. Sie wären also begeistert, wenn mehr afrikanische Spieler in der Bundesliga spielen? Ach, sicher das. Herr Mburu Ngami aus Dakar kommt. Sie werden zur Information gebeten. Monsieur Mburu Ngami, vous êtes pris de se présenter à l'information. Ja, hier Rotermund? Silvia Banz. Ach. Sie haben doch gesagt, ich kann Sie immer anrufen. Ja klar, aber... Können wir uns treffen? Fans sind in hohem Grade steuerbar. Die emotionale Abhängigkeit, sprich die Identifikation mit dem Verein, gibt uns, wenn wir es geschickt anstellen, ungeheure Möglichkeiten der indirekten Abschöpfung. Ja, ist denn das legal? Das wird praktiziert. Denken Sie zum Beispiel an die Kirchen. Das ist ja wohl ein kleiner Unterschied zwischen einem Fußballclub und der Kirche. Wieso? Wir wollen doch auch nur das Beste für die Menschen. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Daran wirst du dich gewöhnen. Seeteufel an Kiwischau? Für mich bitte. Bitte schön. Grazie. Sind Sie so etwas wie ein engagierter Journalist? Ein Enthüller? Ich schreibe für eine Welt, in der es gerechter zugeht. Ja, ja. Das sagt sich ja so leicht. Meine Herren, darf ich vorstellen? Nguru Ngami. Guten Tag, Herr Ngami. Herzlich willkommen im wunderschönen, reichen Deutschland. Bonjour. Je suis très heureux de faire votre connaissance. Herr Ngami begrüßt Sie und freut sich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich verstehe nicht ganz. Aber kann er nicht für sich selber sprechen? Herr Ngami ist leider der deutschen Sprache nicht mächtig. Moment, was soll das dann was heißen? Was wird hier gespielt? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je crois qu'il y a un petit problème. Ein Sportler aus dem Senegal spricht nun mal kein Deutsch und gar nicht, wenn er so wenig... Unter diesen Bedingungen können wir die vereinbarte Summe wohl als hinfällig betrachten. Ja, Jan sind ja hinfällig. Morgen wollten wir die ersten Fernsehspots mit dem produzieren. Die sollen wir wohl jetzt synchronisieren lassen, oder wie sehe ich das? Bitte Sie, meine Herren, wir werden eine Lösung finden, aber ich möchte nochmals betonen, es war nie die Rede von einem deutschsprachigen Neger. Wir wollten einen Fußballspieler, keinen Wilden. Glauben Sie bloß nicht, dass man es leichter hat, wenn die Eltern reich sind? Ach, niemals. Ach, bitte, könnten wir noch eine Flasche... Weißt du, Silvia? Danke. Ich darf doch Silvia sagen. Weißt du, Silvia, ich mag deine spontane Art. Du bist so... Also, wie soll ich sagen? So frei. Nun ja, ich denke, ich habe mich freigekämpft. Hab mich abgenabelt. Wissen Sie, die Wurzeln gekappt. Und deshalb freue ich mich außerordentlich, dass der erste Eintracht-Vorfanclub heute Abend hier in Kalk gegründet wird. In Kalk, wo sich unsere Spieler immer wieder wohlfühlen. Peter Prinzler und der Prinzi, den ich heute mitgebracht habe, wohnen sie ja hier. Wer hat denn das Mettbrötchen mit der Zwiebel bestellt? Liebe Freunde, liebe Fans, ihr wisst ja, ohne euch ist der Fußball kein Fußball. Und ich schwöre euch, wenn ihr uns kräftig unterstützt, dann ist Köln bald wieder Erstklasse. Verstehst du? Es ist wichtig, dass solchen Leuten das Handwerk gelegt wird. Und das kann, so wie es aussieht, nur die unabhängige Presse gewährleisten. Rainer ist ein Schwein. Der hat's verdient. Dieser miese kleine Schmierer vom Abendblatt. Ist er eigentlich noch beim Abendblatt? Ein Schwein ist ein ganz großes Drecksschwein. Typisch Sportjournalistin. Drecksschweine. Allesamt Drecksschweine. Zahlen, bitte. Und ich glaube, du bist auch so ein Schwein. Stimmt. Deshalb fahren wir jetzt zu mir. Tja, mein lieber Banz. Ja. Ganz genau genommen möchte ich, dass Sie sich und Ihren Erfolg in die Waagschale werfen für meine Politik. Sie wissen ja, in einem halben Jahr sind Wahlen. Ja, Herr Bürgermeister, Sie können versichert sein, dass ich Ihnen persönlich gegenüber sehr aber aufgeschlossen Ihre Partei, bin. Aber Ihre ja, Partei. Ja, Sie müssen verstehen, ich bin Unternehmer. Ja, also Partei hin, Partei her. Heutzutage kommt es auch auf die Köpfe an, nicht auf die Programme. Sie wissen, was ich meine. Ja. Klingt vernünftig. Ja, lassen Sie uns konkret werden. Wie Sie sicher wissen, fördern wir in unseren städtischen Einrichtungen massiv den Behindertensport. Man könnte im nächsten Budget sicherlich eine Grunderneuerung der Sportbekleidung anstreben. Ich denke da vor allem an die Fußbekleidung. Wie ich höre, entwickeln Sie gerade einen neuen Schuh. Ja. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass unser Schuh ein Schuh für Behinderte ist. Mein Name ist Mburu. Deutschland ist ein schönes Land. Ein schönes Land. Ein schönes Land. Das Bier ist lecker. Und eine Bons ist meine Freund. Très bien. Je ne le comprends. Qu'est-ce que ça veut dire, Mademoiselle Roust? Rien d'importance. Alors, répétez. Ich bin froh, hier zu sein. Ich bin froh, hier zu sein. Und deshalb freue ich mich außerordentlich, dass ein neuer Eintracht-Vorfanclub heute Abend hier in Lippes gegründet wird. Ja, in Lippes müssen sich unsere Spieler immer noch. Entschuldigen Sie, Fräulein, könnten Sie vielleicht so was wie ein Mettbrötchen für den Regen? Danke Ihnen. Na, wie war dein Abend mit der kleinen Banz? Prima und scheiße. Sie hat dir eine heiße Story aufgetischt. Wollte aber nicht mit dir ins Bett? Umgekehrt. Tja, Küsschen, was soll ich da sagen? Shit happens. Ach, warte ab, die liefert mir schon noch die Story. Ich wünsche dir viel Glück und eine immerwährende Potenz. Aber vielleicht kommst du ja auch ausnahmsweise auf die vulgärjournalistische Art weiter. Hör mal zu. Der Vorstand der Eintracht Köln 09 e.V. lädt ein zu einer Pressekonferenz. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Und im Übrigen bin ich der Meinung, Hans ist der Größte. Perfektamente, Herr Enburu. Meine Damen und Herren, der Schuh, der die Zukunft erobert. Der Schuh, der Sieger macht. Der neue Stern aus dem Hause Banz. Der Pantek Triumphator. Sie sehen den neuen Wunderschuh aus dem Hause Banz an den Füßen des soeben aus dem Senegal eingeflogenen Stürmerwunders, der ab sofort der Sturmspitze der Kölner Eintracht frische Kraft verleihen soll. Ja, und wie heißt er denn? Pantek Triumphator, der neue Wunderschuh. Nein, das Stürmerwunder, wie heißt er? Enburu Ngami, aber sein Spitzname lautet Wunderschuh, denn Herr Ngamis natürliche Stürmerqualitäten werden von unserem Schuh optimal unterstützt. Ja, wie alt ist der? Wo hat er vorher gespielt? Meine Damen und Herren, wir würden gerne Herrn Ngami noch ein paar Fragen stellen. Meine Damen und Herren, dazu ist später noch Zeit. Jetzt freue ich mich, mit Ihnen gemeinsam begrüßen zu dürfen den Präsidenten der Kölner Eintracht und Inhaber der Kölner Traditionsfirma Pantek, der wir diesen wunderbaren neuen Schuh zu verdanken haben, Hans-Heiner Banz. Dies ist ein großer Tag für unsere Firma und, das können Sie versichert sein, ein großer Tag für den deutschen Sport. Der Pantek Triumphator ist ein Schuh, der die deutsche Sportschuhkultur revolutionieren wird. Aus den Erfahrungswerten der letzten Jahrzehnte haben wir den Schuh für das nächste Jahrtausend entwickelt. Die Zukunft beginnt mit dem heutigen Tag und die Zukunft heißt Sieg. Dürfen wir jetzt Herrn Ngami noch ein paar Fragen stellen? Herr Ngami wird am Samstag nach dem Spiel gegen Wattenscheid eine Pressekonferenz geben. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Ja, danke. Ein Schuh erobert die Welt. Der Pantek Triumphator. Spüren Sie seine Kraft und Sie werden stärker. Und stärker. Und Pantek Triumphator, der Siegerschuh. Guten Morgen, Herr Banz. Darf ich Ihnen meine herzlichsten Glückwünsche zur gelungenen Einführung des neuen Schuhs überbringen? Ja, ich habe meine Spione. Nein, da ist Ihnen wirklich eine Überraschungskuh gelungen. Aha. Darf ich nun mit Ihrer Unterstützung rechnen? Ja, gut. Ich will Sie nicht drängen. Sie sind doch schon seit Wochen an der Banztochter dran. Ihr Vater plant in aller Seelenruhe den größten Coup der Saison und sie weiß nichts davon? Rotermund! Das können Sie mir doch nicht empfehlen! Ja, ein großes Foto von Banz mit kleinen schwarzen Negerkindern und einem Paar neuer weißer Pantek Triumphator. Natürlich reist Banz nicht in den Senegal. Mensch, kann man ja nicht in Deutschland ein paar kleine, schwarze Negerkinder auftreiben. Gibt doch genug davon, oder? Ja, von mir aus auch eine Montage, aber auf die Titelseite muss sie. Und wenn der neue Stürmer am Samstag hält, was er heute im Training versprochen hat, na, dann werden wir ein furioses Spiel erleben. Und der neue Schuh der Kölner Eintracht, der Pantek Triumphator, haben die Spieler bereits damit trainiert? Es sind ja wahre Wunderdinge, die man sich über diesen Schuh erzählt. Ich habe mir selber mal einen übergezogen und ich muss sagen, das Hightech-Zeitalter hat auch vom guten alten Fußballschuh Besitz ergriffen. Tja, die Eintracht aus Köln nicht nur in einer neuen Montur, sondern auch mit einer neuen Sturmspitze. Peter Prinzler sitzt auf der Bank. Eine harte Entscheidung für Prinzi. Und Nburu Ngami, der Wunderstürmer aus dem Senegal, wird uns zeigen, ob die Jungs dort unten auch Fußball spielen können. Und deshalb freue ich mich außerordentlich, dass der 10. Kölner Hochfeld-Club heute Abend und hier in Dubai, wo sich unsere Spieler immer wieder wohlfühlen, gegründet wird. Da kommt schon Prinzi, kommt auch auf die Wiese. Prinzi! Hat jemand den Prinzler gesehen? Wo ist der Prinzler? Der Banz will mich nicht im Wahlkampf unterstützen. Wenn du mich fragst, der verarscht dich. Ich frage mich, was diese idiotischen Fanclubs sollen, die er in der ganzen Stadt aus dem Boden stampft. Wenn du mich fragst, der bastelt sich eine Basis und du lässt dich hinhalten. Wozu braucht er denn eine Basis? Um in die Politik einzusteigen, ist doch ganz klar. Der Banz und die Politik? Der ist doch so politisch wie eine Fahnenstange. Du hast mich gefragt. Gegen uns hat er doch keine Chance. Oder hat er etwa? Ich möchte sagen Danke zu allen Leuten hier im Stadion. Und sage Danke zu meiner Familie in Afrika. Und vor alles sage Danke zu uns, einem Bons, der mich geholt hat in dieser Stadt. Ich möchte geben meine 3 Treffer zur Ehre von uns, eine Bons. Aber Herr Bürgermeister, wie kommen Sie denn auf die Idee? Ist doch lächerlich. Was hat er gewollt? Irgendein Depp hat ihm gesteckt, ich würde als Bürgermeisterkandidat gegen ihn antreten. Ich meine, wer kommt denn auf sowas? Warum eigentlich nicht? Keine schlechte Werbung für den Schuh. Gigantische Medienpräsenz garantiert. Kostenloses Product Placement inklusive. Warum sind wir da nicht früher drauf gekommen? Aber warten wir noch. Ich bin doch noch nicht mal in einer Partei. Was für eine Herausforderung. Ja, Roter Mond? Hallo, Silvi, Schätzchen. Ja. Ach, du, ich weiß nicht, ob das heute klappt. Vielleicht komme ich nach dem Büro, kann aber spät werden. Nein, Schätzchen, versteh mich doch nicht falsch. Was? Banz Bürgermeister? Das ist doch ein Witz, das meinst du doch nicht ernst. Ich bin in 10 Minuten bei dir. Ich meine, wie stellst du dir das vor? Ich stelle mir das so vor. Ich möchte, dass ihr morgen eine Umfrage des Kaufwas-Instituts veröffentlicht, ja? Über die beliebtesten Kölner Bürger. Na, ich meine, ob wir das noch reinkriegen. Ob das Ding muss rein. Oder soll ich dir vorrechnen, wie viel Werbung wir bei dir haben? Na, ist ja schon gut. Also notier mal. Toni Schumacher bei, sagen wir mal, 93,5%. 95. Und dann der Banz, dann sagen wir 72%. 72. Und unser allerbester Bürgermeister mit, 47. Oh. Nee, sagen wir 43,1%. 43,1. Wir leben in einer schwachen Welt. Eine schwache Welt braucht starke Menschen. Eine schwache Welt braucht Sieger. Sieger für eine bessere Welt. Der Pantech Triumphator ist der Schuh für Sieger. Ja, Banz? Ja, guten Tag, Herr Banz. Mein Name ist Merzing vom Verein für die deutsche Heimat. Ich würde mich gerne mit Ihnen über die Werbung für Ihren neuen Schuh unterhalten. Da ist mir einiges positiv aufgefallen. Merzing, sind Sie nicht einer von diesen Spinnern, denen gerade der Prozess gemacht wird? Herr Banz, ich weiß nicht, was Sie unter Spinnern verstehen. Wir betrachten uns als aufrechte Deutsche, die dafür kämpfen. Silvia, bist du da? Silvi! Oh, du bist ja da. Ich wohne hier. Noch. Meine kleine Silvi. Was willst du? Bist du immer noch mit Rainer zusammen? Ich meine, seht ihr euch regelmäßig? Und so? Das musst du ihn fragen. Du siehst ihn jedenfalls regelmäßiger als ich. Also ich habe langsam den Eindruck, er übernimmt die Kontrolle über uns. Was meinst du mit uns? Über das Geschäft. Über mich. Über dich. Und dann hat er tatsächlich losgelegt. Und ich lieg direkt unter Silvias Wolkenkuckucksbett, Spinnweben im Mund und ihren Arsch über meiner Nase. Und den Bleistift griffbereit, wie ich dich kenne. Ja, der Banz ist richtig sentimental geworden. Ich habe nach jemandem gesucht. Weißt du, ich, Ich habe nach jemandem gesucht, der geduldig bei mir in die Lehre geht, bis ich irgendwann mal keine Lust mehr habe. Aber bei dem muss ich aufpassen, dass der mich mit seinen kriminellen Machenschaften nicht überrollt. Ich wusste natürlich sofort, was Sache war. Dieser Lieblich steckt wohl hinter diesen kriminellen Machenschaften. Hinter welchen kriminellen Machenschaften? Ja, tja, das weiß ich leider noch nicht. Silvia hat sich dann dummerweise in sentimentalem Gewäsch verloren. Oh, ich habe nicht viel von dir erwartet. Und ich habe nichts von dir bekommen. Ist doch in Ordnung, wir sind quitt. Aber Silvia, was ich dir alles ermöglicht habe. Karibik, Reitstunden, Jurastudium. Oh, ich habe dir immerhin Rainer geliefert, damit deine Scheißfirma aus dem Dreck wieder rauskommt. Was willst du mehr? Dann ging es sehr in Richtung Groschenroman. Aber ich liebe dich doch, flennt der alte Sack. Aber Silvia, ich liebe dich doch. Hätte ich das nicht irgendwie merken müssen? Mein Gott, merkst du es denn nicht, wenigstens jetzt? Schau, ich sitze hier und trauere um meine verlorene Tochter. Raus. Verschwinde, bevor du armselig wirst. Ist doch eine prima Geschichte für Frau im Alltag. Frau im... Begreifst du es denn nicht? Hast du kein bisschen journalistisches Gespür? Da fährt ein Kahn voll Scheiße durchs Meer und der ist leck wie die Estonia. Und ich schraub schon an der Bugklappe. Du wirst immer geschmackloser. Lieblich am Apparat. Hallo, ihr Banz. Ich wollte dir nur sagen, ich tue es. Der Captain geht an Bord. Leinenlos für unser Wahlkampfschiff. Na denn, ahoi. Na denn, ahoi. Captain. Ein Schuh für Sieger. Sieger. Sieger. Ich möchte, dass mich die Leute lieben. Ja, ich habe mich entschieden, das Kreuz dieses Wahlkampfes auf mich zu nehmen, weil ich der Stadt ein Vater, ein Judavater sein will. Lieblich, lass dich umarmen. Gibt's für Sie denn Äußerlichkeiten, die einen Mann seriös machen oder vertrauenswürdig? Das ist ein weiter Begriff. Da kann ich eigentlich gar nichts zu sagen. Dass er sauber ist, dass er anständig rasiert ist, dass die Fingernägel sauber sind, nicht zu lang sind. Das ist eine ziemlich blöde Frage. Meine Frau sagt mal graue Schläfe. In keinem Fall ein Zöpfchen. Scheitel, Krawatte, Anzug, solche Sachen. Ich habe einen Sohn, der Oberverwaltungsrat, mit so einem Bart. Sag ich, meinst du, du wärst schön? Er sagte, Mama, ich bin nicht schön, aber ich bin intelligent. Also für dich ist mir das Aussehen egal. Ja. Der muss nur was darstellen. Ein gewisses Äußeres muss schon da sein. Darf ich mal Ihre Hände sehen? Ja, ist auch in Ordnung. Der Schlösser deckt das linke Spektrum ab. Der Michels ist ein Mann der Mitte. Bleibt das rechte bis ganz rechte Spektrum. Na, fein. Moment, was soll das heißen? Das ganz rechte Spektrum. Sind das die Leute, die Asylantenheime anzünden? Genau genommen auch, ja. Und denen will ich nicht gewählt werden. Entspannt, wenn sie dich wählen, kannst du verhindern, dass sie Asylantenheime anzünden. Das liegt mir einfach nicht. Ich habe keine Lust, vor einer besoffenen Horde von kahlköpfenden Springerstiefeln Reden zu halten. Ich möchte zumindest eine gute Chance haben, den Wahlkampf zu überleben. Unglaublich, diese Siegesserie, die Eintracht da hinlegt. Und so, wie es aussieht, brauchen die Jungs in den Wunderschuhen um den Aufstieg nicht mehr zittern. Und wir sollten auch das Licht von Engami oder Buru Buru, wie die Leute ihn hier nennen, nicht unter den Scheffel stellen. Aber hören Sie sich diese Atmosphäre an. Wie ein Mann stehen die Kölle vor Fanclubs hinter ihrem Verein. Einfach fantastisch, was dieser einzelne Mann, muss ich seinen Namen überhaupt noch nennen, hier in kürzester Zeit bewirkt hat. Ist das überhaupt legal? Kann der Banz denn einfach einen Fußball-Fanclub in eine Partei umwandeln? Er wandelt sie ja nicht um. Er benutzt sie nur, um die nötigen Unterschriften zusammenzukriegen. Aber wir werden das prüfen. Wenn die Eintracht aussteigt, dann zieht er an mir vorbei. Wir suchen zurzeit nach einem geeigneten Sportverein. Ja, tut mir das bitte nicht an. Ich habe doch mit dem Karneval schon genug zu tun. Wie wäre es mit ein paar markigen Sprüchen gegen die Asylmissbrauch? Sag mal, bin ich da von Idioten umgeben? Was glaubt ihr, was ich bin? Ein Wetterhahn? Sie arbeiten doch sehr eng mit Lieblich zusammen. Alles klar. Bei der Entwicklung dieser, na, wie sagen Sie doch gleich? Marketingstrategien? Ja, wir arbeiten sehr gut zusammen. Nun gut, Sie arbeiten mit ihm zusammen, aber ich bezahle Sie. Ich möchte, dass Sie mich über seine Pläne auf dem Laufenden halten. Aber Herr Banz, Einer lieblich ist Ihnen treu ergeben. Noch, mein Lieber, noch. In letzter Zeit macht er sich ein bisschen zu selbstständig. Wissen Sie, er hat so einen Ehrgeiz. Studio der Rheinwelle. Wir sind doch alle nur etwas durch Sie, Herr Banz. Ja, mir brauchen Sie das nicht zu sagen. Sagen Sie es lieblich. Wir von Kölle Fuhr werden dafür sorgen, dass unsere Stadt wieder lebenswert wird. Wir werden Geld für den Bau zusätzlicher Sportstätten zur Verfügung stellen, damit unsere Jugend mit etwas anderem beschäftigt ist, als das Geld für den nächsten Joint zusammenzusorgen. Wir brauchen ein Beschäftigungs... Schauen Sie, hier haben Sie den Kopf gesenkt. Das geht nicht. In dem Moment präsentieren Sie sich, unterwerfen Sie die ganze Bewegung dem Urteil Ihrer Zuschauer. Da darf es keine ausweichenden Blicke geben. Armen brauchen wir ein Programm, das die Betriebe verpflichtet. Da, verschwindet die rechte Hand wieder in der Tasche. Hela, was sucht Sie da? Ja, ich weiß. Made in Germany muss wieder heißen, von Deutschen gemacht. Hier kam die Pointe nicht hundertprozentig. Was haben wir gelernt? Betonung immer auf dem Schlagwort. Verschenkt. Sie haben den Fisch endlich an der Rute. Ich beginne langsam wieder an Sie zu glauben, Roter Mund. Und jetzt, Roter Mund, nicht locker lassen und langsam rausziehen. Petri, heil, Küsschen! Ich darf Sie noch Küsschen. Oh ja, ich höre. Ihr wisst ganz genau, wie wir diesen Sieg zu verdanken haben. Unserem Superband. Unterstützt die Kandidatur unseres Präsidenten zum Bürgermeister. Werde Mitglied in der Kölle-Vorbewegung. Ich wünsche allen unseren treuen Anhängern einen guten Heimweg und einen schönen Abend. Und denkt daran, bleibt sauber. Es gibt allerdings auch Werte, die relativ unverändert und stetig in der Gunst der Massen stehen. Sauberkeit ist zum Beispiel so ein Wert. Ebenso Ordnung. Leer und leicht. 5 seconds, here we go. Dann braucht ein Rudel und auf. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin nicht dafür, das bestehende Asylrecht zu beschneiden. Doch man sollte etwas gegen den gezielten Missbrauch unternehmen. Und zwar mehr als zurzeit geschieht. Das Kino vom ist das Tragungsrisé-Stechen. Die ersten Flüge. Amtec Triumphator. Sie wissen, was Sie wollen. Sie wissen, Sie sind der Beste. Deshalb entscheiden Sie sich für den Pantec Triumphator. Pantec Triumphator. Aus dem Hause Banz. Gibt es jemanden, der hat genau das, was die nationale Bewegung seit Jahren nicht mehr hat? Erfolg. Richtig. Er schickt sich sogar an, Bürgermeister zu werden. Aber er will nicht mit uns kooperieren. Was fällt ihm ein? Eins steht fest. Dieser Mann darf so lange nicht Bürgermeister werden, solange er nicht auf unserer Seite ist. Mein letztes Wort, ich lasse mir keinen Bart stehen. Ist doch nur bis zur Wahl. Und die blauen Kontaktlinsen, die könnt ihr euch sonst mal hinschieben. Die Leute stehen nur mal auf Bart und blaue Augen. Ja, dann sollen sie Harry Weinfurt wählen. Herrgott, Mann, sei doch nicht so unmodern. Ich hab mal abgewöhnt, beim Reden in den Taschen zu kramen. Ich hab das Rauchen aufgegeben. Ich habe trainiert, meine Augenbrauen im richtigen Moment nach oben zu ziehen und dem Wort Sozialbetrüger die richtige Betonung zu geben. Aber ich weigere mich, mir meine Augen zu färben. Und wenn es um die Kandidatur für den 7. Himmel gehen würde. Aber es muss sein. Die Leute wollen es so. Was wollen die Leute? Wollen sie mich oder wollen sie blaue Augen? Und herausgesprochen, die Leute wollen Sie mit blauen Augen. Ich wähle Hans-Heiner Banz, weil er dafür sorgt, dass die gute alte Zeit schon morgen beginnt. Ich wähle Hans-Heiner Banz, weil er dafür sorgt, dass unsere Stadt lebenswert bleibt. Dieser Banz hat zumindest bewiesen, dass er was kann. Hans-Heiner Banz. Der richtige Mann für alle, die das Beste für Köln wollen. Köln den Kölner. Kölle vor. Ja? Silvia? Markus hier. Hör zu, ich brauche alles, was du hast über deinen Vater. Kinderkrankheiten, Fernsehgewohnheiten, Jugenderinnerungen, Lieblingsgerichte. Einfach alles. Ja, natürlich auch das, was man gegen ihn verwenden kann. Darum geht es doch. Ja, es wird ernst. Reentwicklung gegen den Culture. Herr Banz, waren Sie heute mit der Leistung Ihres Mittelstürmers zufrieden? Ja, ich kann nur sagen, Enduro war fleißig wie immer. Es war die richtige Entscheidung, dass Prinzi weiterhin auf der Bank bleibt. Sie stehen also nach wie vor hinter Enduro. Wir werden nicht länger dulden, dass Arbeitsplätze erst dann an Deutsche gehen, wenn kein Ausländer sie haben will. Köln in Kölner! Köln ist hier! Köln ist wo! Lässt sich das denn mit Ihrer politischen Haltung zu Fragen der Ausländerpolitik übereinbringen? Also ich stehe zu einem Hugo, weil ich ihn für einen hervorragenden Sportler halte. Na ja, Sie könnten ja auch Prinzler spielen lassen. Lange macht der Banz das sowieso nicht. Ich sage dir, der Mann muss aufgehalten werden. Mir wird eisekalt, wenn ich bedenke, was so jemand für das Investitionsklima bedeutet. Ja, ich weiß. Unser schärfster Bluthund ist dran an der Sache. Wir müssen nur den richtigen Zeitpunkt abwarten. Wenn der 2 Wochen vor der Wahl eins vor der Buch kriegt, steht er nicht mehr auf. Das ist mir einiges, ich betone, einiges wert, dass der Mann vor der politischen Bühne verschwindet. Verstehe mich nicht falsch. Es geht nicht um mich. Es geht hier um die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Stadt. Peter Prinzler, Sie sitzen seit 6 Wochen auf der Bank und warten vergeblich auf einen Spieleinsatz. Wie stehen Sie zum schwarzen Stürmerstar der Eintracht, Enduro Ngami? Dazu sage ich nichts. Kein Kommentar. Muss es Ihnen denn nicht wehtun, wenn Sie sehen... Verschwinden Sie, sonst wird Ihnen Lerchert weh. Guten Tag, hier spricht das Büro von Hans-Heiner Banz, lieblich am Apparat. Sie werden sicher in der Tagespresse verfolgt haben, dass unser Bürgermeisterkandidat mit über 30% der Stimmen rechnen kann. Jetzt wollten wir Sie als bedeutendes Unternehmen des Kölner Raumes fragen, ob Sie bereit wären, den Wahlkampf dieses wichtigen Kommunalpolitikers mit einer kleinen Spende zu unterstützen. Also ich hoffe, jetzt ist Ihnen klar, dass der Senialdil stinkt. Von vorn bis hinten. Ja, sagen Sie mir doch Ihren Namen. Ich kann das sonst nicht drucken. Sie können sich auf meine Diskretion verlassen. Das geht nicht. Auf gar keinen Fall. Aber woher haben Sie die Informationen? Hallo? Hier sehen Sie nicht irgendeinen Schuh. Hier sehen Sie den, laut einer repräsentativen Umfrage, beliebtesten Sportschuh des Jahres. Der Pantec Triumphator. Ein Laufgefühl erobert die Welt. Diese Werbesendung wurde gesponsert von Nova Cola. Nova Cola, wenn der Schuh mal Pause macht. Herr Banz, noch 5 Minuten bis zur Sendung. Also er wird mich nach meinem Verhältnis zum Buru Buru fragen. Ja, und du antwortest mit dieser Herzschmerzkiste, du erinnerst dich. Hier ist noch eine aktuelle Umfrage reingekommen. 63,6% der Leute befürworten Waffenexport in Krisengebiete, wenn damit das Gleichgewicht der Parteien hergestellt wird. Na, das trifft sich doch ausgezeichnet. Bombig und Sohn gehören zu unseren eifrigsten Sponsoren. Und nicht immer so mit den Augenzwinkern. Ja. Rotermund, ich bin stolz auf Sie. Sie haben das Schwarze unter seinen Nägeln hervorgeklaubt. Bravo! Hier, unser Aufmacher für morgen. Ah, Banz, moderner Sklavenhändler, kaputte Schuhe für die schwarze Perle Afrikas. Ist das nicht ein bisschen lang? Na egal, Hauptsache es sitzt. Davon wird er sich nicht mehr erholen. Mach mal die Kiste an, Rotermund. Banz ist heute Abend in der Hab-8-Show. Ich versuche gleich mal den Regisseur zu erreichen. Vielleicht kann er ja noch ein paar zusätzliche Fragen an unseren Super-Banz unterbringen. Ne? Hallöchen! Haben Sie schon das Neueste gelesen? Lady Di hasst die Hunde der Queen. Tja, leider verschweigt uns die Zeitung warum. Lady Di hat nämlich bemerkt, dass die Hunde das Kreuzworträtsel in der Times immer 10 Minuten schneller lösen als sie. Übrigens, wenn wir schon beim Thema Hunde sind, der Papst. Der Papst leidet jetzt an Lippenkrebs. Tja, das kommt davon, weil er bei seinem Besuch in Tschernobyl den Boden geküsst hat. Und jetzt begrüße ich unseren ersten Gast, Hans-Heiner Banz, den Schuhbanz, der legendäre Retter, der soeben nach einer sensationellen Siegesserie in die erste Bundesliga aufgestiegenen Kölner Eintracht. Ich verstehe. Na, da wird sich der Herbert freuen. Eine kleine Überraschung für den Gast live zur besten Sendezeit. Warte noch. Wie heißt der Verantwortliche für die Meldung? Rotermund? Etwa Markus? Markus Rotermund? Den kenne ich doch von der Schülerzeitung. Oh, ich mach Schluss. Gleich kommt der Werbeblock. Da kann ich rein zum Herbert und in die News stecken. Also mach's gut. Tja, meine Damen und Herren, das waren klare Worte von Hans-Heiner Banz, Bürgermeisterkandidat und Initiator der Kölle-Vorbewegung. Bleiben Sie dran. In diesem Schuh vereinigen sich Kraft und Wissen führender Technologiekonzerne Deutschlands. Dieser Stollen hier wird aus einem neu entwickelten Spezialwerkstoff der Firma Bombig und Sohn gefertigt. Ein Material, das an Düsenjägern bei über 2000 Stundenkilometern extremsten Belastungen ausgesetzt ist. Pantec Triumphator, der Siegerschuh. Sag mal, hast du denn mal einen Fax gekriegt? Mit dem Aufmacher für morgen? Ja danke. Ja. Ich bin erleichtert. Endlich wird diesem Absahner der Chaos gemacht. Schalt doch mal den Fernseher ein. Auf Pappsat kriegt Banzes gleich brühwarm und vor laufenden Kameras reingewürgt. Was? Elvira, hallo? Das müssen wir uns anschauen. Hallo. Hast du mich was gefragt, Köchchen? Hallo! Psst! Jammerlatschen gegen Wunderstürmer, Ablöse abgesandt. Können Sie uns dazu etwas erzählen? Was, ich meine, was meinen Sie? Könnten Sie das doch mal wiederholen? Ja, so wiederholen es doch mal, damit ich auch der letzte Idiot mitkriege. Jammerlatschen gegen Wunderstürmer, Ablöse abgesandt. Wer behauptet das? Woher wissen Sie das? Ich meine, woher wollen die das wissen? Der rheinische Rebell verfügt über ausgezeichnete Rechercheure. Großküsschen! Da werde ich ja wohl bald auf Ihre hervorragende Arbeit verzichten müssen. Also ich kann Ihnen natürlich aber... Ja, ich schätze, wenn erstmal das Angebot aus Hamburg hole, da kann ich Sie nicht mehr halten. Sie wissen doch, wie sehr ich die Zusammenarbeit mit Ihnen genossen habe. Sie sind mit dem Image des Zaubermanns angetreten. Ich sage den rheinischen Rebellen nur sehr ungern. Wenn sich die Vorwürfe als gerecht sehen. Ich doch in Ruhe wissen. Ja. Hans-Heiner, komm da raus! Hans-Heiner, ich weiß, dass du da drin bist! Hilf ihm mehr! Mein Gott, ein Rückschlag und schon brichst du zusammen! Wir kriegen das schon wieder hin! Ist doch noch eine Woche bis zur Wahl! Ich halte das nervt nicht im Dorf! Ich bin 7 Jahre zu alt für den Mist! Ach, so ein Quatsch! Du bist kurz vor dem Ziel! Mach du doch weiter! Aber die Leute wollen dich! Aber ich will die Leute nicht! Genau genommen sind sie mir scheißegal! Wir sind schon die Leute! Die 25,7% gegen Katzenhaare alle einstehen? Oder die 78,8, die ihr Auto niemals gegen einen Freifahrtschein der Bundesbahn eintauschen würden? Die können mir alle gestohlen bleiben. Die interessieren mich nicht. Und ich interessiere sie auch nicht, sobald ich meine blauen Kontaktlinsen ausgezogen habe. Gleich kommt das Fototeam. Reiß dich zusammen und komm raus! Ich will aber nicht! Natürlich willst du, Banz. Und wie du willst. Den Fersen immer selten. Eine Woche vor der Kommunalwahl liegt in Köln der Kandidat der erst kürzlich gegründeten Kölle-Vorbewegung, Hans-Heiner Banz, 10 Prozentpunkte hinter dem amtierenden Oberbürgermeister. Der sogenannte Latschen-Skandal hat den phänomenalen Aufstieg des politischen Nobodies vorerst gestoppt. Der amtierende Bürgermeister über die Aussichten des Rechtsaußenkandidaten auf einer Wahlkampfveranstaltung. Banz und seine Kamarilla haben keine Chance mehr, in der nächsten Legislaturperiode eine bedeutende Rolle zu spielen. Dennoch müssen wir die Ängste und Belange der breiten Basis dieser Bewegungen ernst nehmen. Immerhin hat Banz dafür gesorgt, dass einige wichtige Themen wieder offen diskutiert werden können. Silvia Banz, kann ich bitte Herrn Rotermund sprechen? Es tut mir leid, aber Herr Rotermund arbeitet nicht mehr für uns. Aber, Fräulein Banz, lassen Sie mich Ihnen noch einmal danken für Ihre Bereitschaft zur Mithilfe. Es muss doch auch für Sie eine Genugtuung sein, Ihrem Vater so ein Ding reingewirkt zu haben. Ne? Wer hat schon Gelegenheit zu solch einer... Und dann sind Sie also persönlich mit 50 Paletten Ausschussware runter in den Senegal? Ausschussware? Also ich wollte die Schuhe selber runterbringen. Ah ja. Und Sie glauben gar nicht, wie die Kinder schon sich dort gefreut haben. Ach, süß, ja, wirklich, diese Kinder... Wie Sie mich angesehen haben, die hatten nämlich bis dato barfuß gespielt. Das muss man sich mal vorstellen. Ich kann sagen, dass Sie mich wie einen Vater ins Herz geschlossen haben. Toll, Herr Banz. Solar Panels. Nicht jeder ist dafür geschaffen, einen Pantec Triumphator zu tragen. Kaum zu fassen. Nach den letzten Umfrageergebnissen stabilisieren wir uns. Zu wenig. Es müsste ein Wunder geschehen, damit wir es noch schaffen. Ja, auch wenn er Zweiter wird, kommt niemand mehr an ihm vorbei. Sieg oder Tod? Ein Schreiner. Ich wusste ja gar nicht, dass du an unsere Sprüche glaubst. Irgendeiner muss doch dran glauben. Jede Stadt braucht einen Banz. Wir haben einen. Kölle vor. Der Wagen wartet draußen auf dich. Und bevor du dich reinsetzt, winkst du noch mal schön in die Kamera. Papa! Papa! Was bist du denn hier? Ich muss mit dir sprechen. Lass die Dose, meine Tochter. Herrgott, die Zeit. Wir müssen in der Zeit bleiben. Halt du dich da raus. Ach, du schaffst es immer genau, zum falschen Zeitpunkt zu kommen. Papa, ich bitte dich, hör auf. Was? Ja, sag mal, bist du denn völlig durchgedreht? Die moderne Stadt ist ein Dschungel. Eine Gefahr vor allem für die Schwächeren unter uns. Wir brauchen eine starke Hand, die Ordnung zurückbringt in das Chaos der Großstadt. Eine Hand, die die Starken schützt und die Schwachen stützt. Wir brauchen Hans-Heiner Banz. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor wenigen Minuten wurde ein Attentat auf den Bürgermeisterkandidaten der Kölle-Vorbewegung, Hans-Heiner Banz, verübt. Unsere Reporterin Anjanin Merkel-Schrotmüller ist live vor Ort. Anjanin, wissen Sie schon Näheres über die Hintergründe der brutalen Tat? Über die Hintergründe dieses grausamen Anschlags, bei dem ein Mensch getötet und mehrere verletzt wurden, gibt es noch keine gesicherten Informationen. Die Polizei vermutet allerdings, dass die extreme Linke hinter dem Anschlag steckt. Banz selber wird, soeben, Sie hören hinter mir den Hubschrauber, schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Über das Todesopfer gibt es noch keine näheren Angaben. Es wird aber vermutet, dass es sich um den 54-jährigen Chauffeur von Banzwagen, Kurt Markowiak, handelt. Danke soweit an Janine. Meine Damen und Herren, aus Anlass des Unglücks haben wir eine Sondersendung. Ich höre gerade aus der Regie, es soll ein Bekennerschreiben eingegangen sein. Also Näheres über die Hintergründe der Tat sowie ein Interview mit der vermutlichen Witwe des vermutlich getöteten Chauffeurs in unserer Sondersendung. Schalten Sie ein. Blut am Schuh. Erster Teil, sauber vorgelegt. Eine Kriminalfarce in zwei Teilen von Ralf Günther und Leonhard Koppelmann. Es sprachen Banz, Rainer Schulert, Lieblich, Christian Korb, Mr. Marketing, Dieter Krebs, Rotermund, Thomas Lang, Silvia, Nina Hoger, Enburu Engami, Paul Mavera, Blei, Walter Gontermann, Merzing, Karl-Heinz Tafel, Sportreporter, Werner Hansch, Talkmaster, Herbert Feuerstein, Chefredakteur, Köln, Ernst August Schippmann. In weiteren Rollen Wolfgang Forrester, Marianne Roger, Sabina Troger, Helga Bellinghausen, Neven Nötig, Volker Niederfahrenhorst, Hans-Peter Schupp, Rolf Berg, Hans-Peter Deppe, Gerion Nussbaum, Iris Minich, Peter Jordan und Josef Tratnik. Ton und Technik Theresia Singer und Matthias Fischenich. Musik Henrik Albrecht. Regieassistenz Thomas Wolferts. Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1996.